wollen in unserem Vaterland. Später enden sie nur als Metzgereibestand. Völlig ausgeblutet ist ihr Fleisch schon ziemlich zäh. Ich kriege gleich das Kotzen, wenn ich zu viele davon seh. Wir brauchen keine Bullenstaat, Bullen müssen weg. Denn sie wollen nicht mehr leiden, war das nicht ihr Zweck? Wir brauchen keine Bullenstaat, schickt sie alle fort. Von mir aus bis nach Indien oder einen anderen Ort. USA, ein Bullenstaat, hat einen Präsident, den man bei jeder Gelegenheit auch gerne Cowboy nennt. Rinder sind für ihn inzwischen schon die ganze Welt. Ich komme nicht umhin zu sagen, dass mir das nicht gefällt. Wir brauchen keinen Bullenstaat, Bullen müssen weg. Ich zahl auf die Beerdigung und das Grab gesteckt. Wir brauchen keinen Bullenstaat, schick sie alle fort. Von mir aus bis nach Indien oder einen anderen Ort. Müssen weg, denn dann müssen sie nicht mehr leiden und landen nicht beim Weg. Wir brauchen keinen Bullenstaat.